A4. Woher kommen Sie, Herr Şahin? Ich komme aus der Türkei, aus Adana. Ich komme aus dem Iran, aus Teheran. Und Sie, Frau Kakridi? Aus Griechenland, aus Patras. Und woher kommen Sie, Frau Schmidt? Aus Deutschland, aus Frankfurt.